Viertes Kapitel. Wie gelähmt saß ich da und fühlte, wie mir die dicken Schweißperlen von der Stirn rannen. Zeitgleich stellte ich fest, dass der Geistesgestörte sich bereits unmerklich vom Rand der Badewanne erhoben hatte und in halbgeduckter Haltung nun drauf und dran war, mich jeden Moment frontal anzugreifen. Zumindest war dies mein Eindruck in jenem Moment, und selbst wenn dieser Eindruck falsch gewesen war, so half er mir doch letztlich dabei, mich aus meiner unangenehmen Erstarrung wieder zu lösen, und sofort stand ich auf von dem mit rosa Plüsch bezogenen Klodeckel, auf dem ich zwischenzeitlich Platz genommen hatte, aber auch der Geistesgestörte erhob sich im selben Moment, was meine Pulsfrequenz deutlich beschleunigte, zumal ich mit einem tätlichen Angriff fest rechnete. Als er dann wortlos einen Schritt auf mich zuging, zögerte ich keine Sekunde länger, und ohne mich noch ein einziges Mal nach ihm umzudrehen, rannte ich wie von der Tarantel gestochen zur Tür, die mir auf einmal irrwitzig weit entfernt vorkam in dem kleinen Badezimmer. Wie von Sinnen riss ich sie auf und stürzte Hals über Kopf in den dunklen Flur hinaus. Ich achtete nicht darauf, in welche Richtung es mich verschlug, und so verschlug es mich prompt in das verfluchte Zimmer mit der geplatzten Leiche, aus dem ich zuerst geflüchtet war. Und obwohl ich bei dem Anblick sofort wieder rückwärts rausrennen wollte, ging ich mitten rein in die Hölle. Zu meinem großen Erstaunen befanden sich die vier Hippies noch immer in diesem Zimmer und standen um das Bett mit den zerfetzten und an sämtlichen Inventar der Einrichtung klebenden Überresten ihres verstorbenen Mitstreiters, die blutig und blauschwarz im dumpfen Licht der besudelten Kinderzimmerlampe schimmerten. Die ganze Szene wirkte, als sei ich nur für wenige Sekunden aus dem Zimmer gewesen. Die Blicke, die sich mir unvermittelt zuwandten, schienen diesen Eindruck noch zusätzlich zu bestätigen. Keiner von ihnen sah mich an, als sei ich für längere Zeit fort gewesen und dann ganz plötzlich wieder aufgetaucht. Mir wurde auf einmal heftig schwindelig im Kopf, und ich erinnere mich, wie ich mich da auf einen mit Fleischbrei, Blut und schwarz-blauer Pampe bekleckerten Drehstuhl fallen ließ, der an einem ebenso zugerichteten Schreibtisch stand, und ich bemerkte auf einem Regal über diesem Schreibtisch ein Stück Gehirn, das langsam von der glatten, runden Oberfläche einer Schneekugel herunterrutschte, die dort oben stand. Dieses Detail ist mir aus irgendeinem Grund mit ekelhafter Intensität im Gedächtnis geblieben, obwohl es mir zu jenem Zeitpunkt völlig gleichgültig und nebensächlich vorkam. »Warum steht ihr immer noch hier herum?« wollte ich wissen, während ich mir mit halb geschlossenen Augen die pochenden Schläfen beidseitig massierte. Weil ich keine Antwort bekam, machte ich die Augen wieder auf und sagte, »Vorhin habe ich euch doch auf der Treppe gehört. Warum seid ihr zurück in dieses Zimmer gegangen? Es war ein Albtraum. Diese ganzen Flure und Räume und Türen und Badezimmer. Ich bin fast verrückt geworden. Wo habt ihr euch rumgetrieben? Ihr wart doch sicher nicht die ganze Zeit über hier drin.« Mir war so heiß, dass ich mir über die nasse Stirn wischte. Während ich dies tat, beobachtete ich den kleinen Dicken dabei, wie er unbehaglich von einem Fuß auf den anderen trippelte, als würde er sich jeden Moment in die Hose machen, bevor er leise und lispelnd in Richtung des langen Dünnen fiepste. »Wovon redet der Typ, Karl Gustav?« Karl Gustav wendete sich ihm nur halb zu und schien in Schockstarre zu sein angesichts der Tragödie, die sich in diesem Zimmer zugetragen hatte. Mir fiel auf, dass sie alle noch immer ziemlich frisch bekleckert aussahen und dass ihre ganze Haltung darauf hindeutete, dass tatsächlich nur wenige Sekunden vergangen waren, seit ich dieses Zimmer verlassen hatte. »Was weiß ich?« gab Karl Gustav resigniert klingend von sich und murmelte hernach, »kenn den doch gar nicht.« Ich hörte Persephone schluchzen und weinen, aber sie klang nicht mehr so hysterisch. Und als ich nach ihr sah, versperrte jener grobschlächtige Kerl mir die Sicht auf sie, der zuvor mit einer Bärenmaske aufgetreten war, die er inzwischen abgenommen hatte. Er hatte ein kantiges Gesicht mit rauen, allmählich grau werdenden Bartstoppeln und erweckte den Eindruck eines Mannes, der viele Jahre lang alkoholkrank gewesen sein mochte, diese Zeit aber schon lange überwunden hatte. Sein zu Boden gesenkter Blick war mit einer Bedrückung erfüllt, die mich darauf tippen ließ, dass er mit Persephone und ihrem Bruder in einem engeren Verhältnis gestanden haben könnte, als der kleine Dickliche und der lange Dünne mit dem völlig unverdächtig klingenden Namen Karl Gustav und der Vorliebe für verdächtig riechende Zigaretten, die beide zwar auch nicht minder geschockt auf mich wirkten, aber dennoch nicht diese persönlich betroffene Note ausstrahlten, als hätten sie einen nahen Verwandten zu betrauern. Just in dem Moment, in dem ich mir gerade durch den Kopf gehen ließ, einfach wieder aus diesem grauenvollen Zimmer zu verschwinden, um weiter nach dem Keller oder der Haustür oder irgendeinem Hinweis darauf zu suchen, was hier vor sich ging, registrierte ich, wie die einzige Frau in dieser Bande den grobschlächtigen Kerl vor sich plötzlich wütend zur Seite schubste, und dann kam sie drohend auf mich zu, mit ausgestrecktem Zeigefinger und weit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen in ihrem völlig verheulten Gesicht, und sie schrie mich an. Das ist alles seine Schuld! Er hat echt Tolle umgebracht! Er hat Tole das Wasser holen lassen, damit das passiert! Sie stand vor mir und fletschte zwei Reihen fauliger Zähne wie ein alter Schrottplatzwachhund, traute sich allerdings nicht, mich am Hemdkragen zu packen und durchzuschütteln, obwohl sie das definitiv sehr gerne getan hätte. Als ich beschwichtigend die Hände hob, ging Thule, der Grobschlächtige, unvermittelt dazwischen, noch ehe ich dazu kam, ein Wort zu meiner Verteidigung von mir zu geben, und nahm die aufgewühlte Persephone bei den Schultern, drehte sie um und zog sie zu sich heran, als wolle er sie umarmen, aber das tat er nicht. »Beruhige dich, Persephone«, raunte er ihr zu, und ich hörte ihn flüstern, während er sie von mir wegzog. Es bringt doch nichts mehr. Er wusste mit Sicherheit auch nicht, dass so etwas passieren würde. Du hast doch wirklich nur Wasser von draußen geholt, traute der kleine Dicke sich zu sagen, der kreidebleich war und den Eindruck erweckte, als stünde er kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Natürlich habe ich nur Wasser geholt, erwiderte Thule darauf mit Nachdrücklichkeit in seiner Stimme und fügte sich erklärend hinzu. Die Flasche stand in einer Kiste im Stauraum unter der Treppe neben der Eingangstür. Da stand eine ganze Kiste voll von diesen Flaschen. Sie waren alle leer. Ich habe mir schnell eine geschnappt und bin damit nach draußen gerannt. Und dann war... Was hast du draußen gesehen? Fiel ich ihm ins Wort und hoffte, dass ich die Frage nicht zu scharf betont hatte, denn ich wollte keine zusätzliche Verunsicherung hinsichtlich meiner Person schüren, aber ich musste unbedingt wissen, wie die Lage da draußen war. Thule, der auch ohne Bärenmaske noch immer einen bärartigen Eindruck machte, antwortete mir nur zögerlich. »Nichts! Nichts Besonderes! Es war alles überschwemmt, aber es regnete nicht mehr.« Und es sah zwar trüb aus, aber nicht mehr so gefährlich wie zu dem Zeitpunkt, als es losging und wir in das Haus hier flüchten mussten. Er hielt kurz inne und tauschte mit Persephone einen Blick aus, den ich als die Einholung einer Erlaubnis deutete, weiterreden zu dürfen. Sie sagte nichts und nickte nicht mal, sondern zog bloß ihre Lippen straff zu einer schmalen Linie zusammen, und ich sah, wie ihr Kinn stark zitterte, so als würde sie einen erneuten Heulkrampf zu unterdrücken versuchen. »Woher hast du das Wasser genommen, als du draußen gewesen bist?« wollte Karl Gustav wissen, und Thule sah ihn an, als er sprach. »Ich wollte es nicht aus einer Pfütze nehmen, obwohl da wirklich genügend Pfützen waren, aus denen ich das Wasser hätte nehmen können. Aber ich wollte nicht, dass Dreck mit reinkommt, also habe ich mich nach einer Regentonne umgesehen. Aber da war keine. Stattdessen fand ich einen unbenutzten Blumentopf, der vom Regen überfüllt war und überlief. Da habe ich die leere Flasche dann drin aufgefüllt.« »Also ist alles wahr«, hörte ich Persephone leise flüstern. Sie klang fassungslos, und wieder traf mich ihr wütender Blick, als sie herumwirbelte, um abermals mit dem Finger drohend auf mich zuzugehen und zu rufen: »Der Regen ist vergiftet. Das alles hier ist ein Regierungsprojekt und ihr habt alle daran mitgewirkt. Wenn alles Leben auf diesem Planeten nun wegen euch vernichtet wird, dann...« »Nicht doch, Persephone«, versuchte Thule, sie mit brummiger Bärenstimme zu beruhigen. Doch als er sie wiederum bei den Schultern nehmen und zu sich ziehen wollte, drehte sie sich ruckartig von ihm weg. Sie machte einen weiteren Schritt auf mich zu und sperrte gerade den Mund auf, um mir erneut ihren großen Unmut über meine vermeintliche Mitschuld am Untergang der Welt zu bekunden, als ich ihr in letzter Sekunde zuvorkam mit den sarkastischen Worten: »Regierungsprojekt, so ein Unsinn. Wenn es eins wäre, dann wüsste ich das wohl.« »Ihr habt das hier angerichtet!« schrie sie und deutete dabei mit beiden Armen rings um sich, ohne jedoch den starren Blick von mir zu wenden. Fast erschien es mir, als würde sie geradewegs durch mich hindurchblicken. Ich schüttelte langsam meinen Kopf, als hätte ich ein bockiges Kleinkind vor mir, und meinte dann nur: Wenn schon, habt ihr es selber angerichtet. Schließlich hattet ihr alle auf dem Gelände hier nichts zu suchen. Sie stieß ein kurzes, schrilles Lachen aus, das so spitz klang, dass es weh tat, bevor sie in meine Richtung geiferte: Aha, wen willst du hier eigentlich noch verscheißern, du alberner Regierungsfuzzi? Dieser verseuchte Regen kommt gerade überall, auf der ganzen Welt runter. Er hätte uns auch getroffen, wenn wir nicht hier gewesen wären. Und zu behaupten, dass wir das verursacht hätten, ist eine unglaubliche Unverschämtheit. Wir sollten euch alle unten im Keller verhungern lassen. Kaum hatte sie dies verlauten lassen, bauten sich ihre drei Mitstreiter wie die Orgelpfeifen hinter ihr auf, und ich saß vor ihr auf diesem besudelten Drehstuhl, inzwischen viel zu müde für diesen ganzen Zwergenaufstand, aber immer noch halbwegs interessiert daran, was diese seltsamen Leute überhaupt für einen komischen Auftrag hatten. Ihre Motive waren mir nach wie vor schleierhaft. Ich denke, dass wir das alles sicher irgendwie klären könnten, wenn wir vernünftig miteinander reden würden. Versuchte ich noch zu argumentieren, doch die durchgeknallte Hippie-Braut wies ihre Untertanen schnippisch an, mir erneut die Fesseln anzulegen. Karl Gustav war der Erste, der sich bewegte, um ihrem Befehl Folge zu leisten, doch wieder war es Thule, der sich einmischte und sich vor Persephone stellte, um eindringlich das Wort an sie zu richten. Sei vernünftig. Du weißt, dass es nicht richtig ist, was du tust. Wir können sie nicht besiegen, indem wir ihre Methoden anwenden. Dadurch werden wir bloß selber zu ihnen. Das waren deine eigenen Worte. Vergiss das nicht. Es ist schlimm, was mit Echton geschehen ist, aber dieser Mann trägt nicht die Schuld daran. Und was auch immer es war, das Echton getötet hat, es war mit Sicherheit nicht das Wasser, Persephone. Ich habe draußen selbst von dem Wasser getrunken, bevor ich wieder damit zu euch raufgekommen bin, und mir ist nichts passiert. Es muss einen anderen Grund geben. Es ist dieses widerliche schwarze Zeug, fiepste der kleine Dicke, dessen Namen ich bislang noch nicht mitbekommen hatte, und alle sahen zeitgleich angewidert an sich herunter. Karl Gustav meinte so verdutzt klingend, als sei ihm die Schmiererei an sich selbst gerade erst aufgefallen. Was zum Teufel ist das für ein ekliger Shit? Was auch immer das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass die dafür verantwortlich sind, zischte Persephone giftig und zeigte schon wieder auf mich, als säße ich auf einer Anklagebank vor Gericht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was hier eigentlich vor sich geht, versicherte ich, aber ich spürte sehr deutlich, dass meine Glaubwürdigkeit auf Messerschneide stand, also führte ich weiter aus. Heute ist Dienstag und wie jeden Dienstag, seit unsere Regierung dieses Gebiet evakuiert und zugunsten wissenschaftlicher Erforschung der Öffentlichkeit für unzugänglich erklärt hat, war ich hier, um den üblichen Papierkram abzuholen, der bei vertraulichen und geheimen Angelegenheiten noch immer absolut unerlässlich ist. Ich habe meinen eigenen Bericht dazu noch geschrieben und ich war schon auf dem Heimweg, als das Unwetter plötzlich hereinbrach. Er gibt zu, dass die Regierung an der Sache beteiligt ist. Ich habe es doch die ganze Zeit gewusst, schrie die in panische Hysterie geratene Frau mitten ins Zimmer, ohne dabei irgendjemand Bestimmtes anzusehen. Weil alle anderen dennoch mehr an den Ausführungen des albernen Regierungsfuzzis interessiert waren, der da erschöpft vor ihnen saß, sprach ich ihrer ungeachtet einfach weiter. In dem Moment, als es passierte, hatte ich das Gelände bereits verlassen. Weil der starke Regen die Straße überschwemmt hatte und es kein Durchkommen mehr gab, bin ich umgedreht und dann zurück zum Haus gelaufen. Am Rande registrierte ich, dass meine Glaubhaftigkeit auf ein tragbares Level zurückkehrte, und nach einer kurzen Atempause fuhr ich fort mit meiner Erklärung. Als ich bei dem Haus ankam, habe ich an der Tür geklingelt. Ohne dass ich etwas davon mitbekommen hätte, hattet ihr es bereits in Beschlag genommen. Einer von euch hat mir dann die Tür geöffnet. Als ich mich an den seltsamen, entfremdet wirkenden Blick dieses finsteren Geistes gestörten erinnerte, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Und wieder hielt ich inne, bevor ich die um mich Versammelten ganz direkt fragte: Wo ist er jetzt eigentlich? Ich bin ihm drüben im Badezimmer begegnet, oder besser gesagt, in einem der vielen Badezimmer, in die ich geraten bin, während ich in diesem sonderbaren Haus herumirrte. Die anderen sahen zweifelsfrei, wie ich meine Stirn in tiefe Falten legte, als sei ich mir meiner Worte selbst nicht allzu sicher. Um diese Vermutung zu bestätigen, fiepste der Diabetes Typ 2 den anderen erschrocken zu. Er redet schon wieder wirres Zeug. Lasst euch nicht täuschen! Statt die übliche Kopfnuss von Karl Gustav gab es dieses Mal für ihn einen anerkennenden Blick, den er sichtlich genoss, und ich begriff in diesem Moment, dass dieser kleine Dicke und der lange Dünne ähnlich eng miteinander waren wie Persephone und Thule, der als nächstes zu verkünden hatte. Bin mir sicher, dass er diesen wunderlichen Kerl meint, den wir unterwegs hierher mitgenommen haben. Wüsste auch gern, wo der abgeblieben ist. Sollte der nicht im Keller auf die anderen aufpassen? Wollte Karl Gustav von ihm wissen, und ich drehte mich auf meinem Drehstuhl vor ihm langsam hin und her wie ein Psychologe, der die Schilderungen eines Patienten auf sich wirken lässt oder über irgendeinen anderen Scheiß nachdenkt, während er stundenweise Geld damit verdient, sein Gegenüber für bescheuert zu halten. Nur dass ich dafür nicht bezahlt werden würde, mir war klar, dass ich in jenem Moment unbezahlte Überstunden verrichtete. Geheimdienstmitarbeiter sind halt auch nur Arbeiter. War vielleicht keine so gute Idee, ihn dazu auszuwählen? Schließlich kennen wir ihn doch gar nicht. Tönte es wiederum fiepsend aus der fetten Hühnerbrust des kleinen Dicken. Er ist bestimmt noch im Keller, warum sollte er in einem Badezimmer sitzen? Mischte Persephone sich ein, die nun wieder etwas weniger hysterisch war, dennoch auch weiterhin so sehr aufgebracht wirkte, als würde die Hysterie jeden Augenblick wieder aus ihr herausbrechen. Was für ein Badezimmer meinst du überhaupt? Wollte Thule von mir wissen, und ich zuckte mit den Schultern, bevor ich entgegnete. Kann ich nicht genau sagen. Eins der Badezimmer in dieser Etage jedenfalls. Ich habe da draußen auf dem Flur Spuren von diesem Zimmer in das besagte Badezimmer verlaufen sehen. Also ging ich davon aus, dass zumindest einer von euch sich dorthin zurückgezogen hätte. Stattdessen traf ich dort diesen düsteren Zottel an, der mir zuvor schon unten die Haustüre geöffnet hatte. Als ich ihn nach euch fragte, wusste er mir keine Antwort zu geben. Überhaupt erschien es mir schwer, mit ihm zu kommunizieren. Er spricht in seltsamen Rätseln, bekräftigte Thule nachdenklich meine Aussage, aber Karl Gustav versuchte sie zu relativieren mit der Bekundung. Eigentlich war vieles von dem, was dieser Typ von sich gegeben hat, zutiefst philosophisch. Hatte definitiv Ahnung von dem, was er gelabert hat. Er ist krass drauf. Er ist einer von uns. Du warst die ganze Fahrt über zutiefst bekifft, flüsterte der kleine Dicke neben ihm kaum hörbar zwischen fest aufeinander gepresste Zahnreihen hindurch. Und scheinbar hatte Karl Gustav es nicht gehört. Vielleicht war es ihm auch einfach nur egal. Jedenfalls reagierte er darauf in keiner Weise. Stattdessen war ich es, der die Gelegenheit nutzte, wieder zu Wort zu kommen mit der Frage danach. Habt ihr diesen seltsamen Vogel aufgegabelt? Und wiederum war es Thule, der darauf antwortete. Wir haben ihn mitten auf einer Landstraße mitgenommen. Er ist dort zu Fuß lang marschiert und Karl Gustav meinte, dass wir anhalten und ihn mitnehmen sollten. Ich hab gleich gesagt, dass das keine gute Idee ist, gab der kleine Dicke mit empörter Miene von sich, als gelte es für ihn, sich vor mir verteidigen zu müssen. Brandas fuhr den Wagen, erklärte Thule mir irgendwie entschuldigend klingend, und ich war froh, dass der kleine Dicke endlich einen Namen für mich bekommen hatte, wenn auch dieser Name ähnlich eigenartig anklang wie die Namen aller übrigen Ökoterroristen. Mit einem bedeutsamen Blick auf Persephone, die sich im Hintergrund zu halten versuchte, sprach Thule nach einer kurzen Bedenkminute schließlich weiter. Echton war dafür, dass wir ihn mitnehmen, also sind wir angehalten und haben diesen Kerl bei uns einsteigen lassen, nachdem er uns gesagt hatte, ebenfalls zum geheimnisvollen Regenbogen aufgebrochen zu sein. Er saß hinten im Van mit Karl Gustav und Echton und ich weiß nicht, was sie zu bereden hatten. Branders hat vorne die Musik aufgedreht und wir waren alle ziemlich gut drauf. Mein Bruder hatte eine ausgezeichnete Menschenkenntnis, fiel Persephone ihm da plötzlich mit warnendem Unterton ins Wort und meinte, Echton hätte diesen Mann nicht in unseren Van einsteigen lassen, wenn irgendwas an ihm faul gewesen wäre. Wenn es hier jemanden gibt, dem wir besser nicht vertrauen sollten, dann ist es dieser Regierungsfuzzi hier. Inzwischen hatte sie so oft drohend mit dem Finger auf mich gezeigt, dass ich es dieses Mal kaum noch registrierte. Auch die anderen schienen sie mehr oder weniger zu ignorieren und Thule sprach weiter. Jedenfalls ist er bei uns geblieben, nachdem wir angehalten hatten und ausgestiegen waren. Er begleitete uns zu unserem Versteck und hat sich anschließend sogar rege an der Ausführung unseres Planes beteiligt. Da ich diesen bärenartigen Walschrat in jenem Moment für die in diesem Raum zurechnungsfähigste Person abgesehen von mir selbst hielt, wendete ich mich vollends ihm zu, als ich endlich den Augenblick gekommen sah, ganz direkt danach zu fragen, »Was war denn euer Plan?« Mir entging durchaus nicht, wie sie alle verstohlen die Blicke miteinander austauschten, während Thule mir fest in die Augen sah, aber kein Wort verlauten ließ. Die einzige Frau in dem Zimmer warf genervt seufzend die Arme in die Luft und ließ sie anschließend geräuschvoll auf ihre Hüften klatschen, als hätte sie endgültig die Geduld verloren. Sie schaute mich an und war drauf und dran, abermals drohend mit ihrem Finger auf mich zu zeigen, ließ ihn dann aber doch bei sich, als sie schließlich in meine Richtung fauchte. Wir wissen, dass der Regenbogen da draußen ein fehlgeschlagenes Wetterexperiment ist und die Regierung versucht es zu vertuschen. Das CR9-Virus ist mit Sicherheit nicht zufällig zeitgleich mit dem Auftauchen dieser Wettererscheinung ausgebrochen. »Wir wissen, was dieser Regenbogen in Wirklichkeit ist«, fiel Karl Gustav ihr ins Wort und drängte sich in den Vordergrund, um mir alsdann zu erklären, »aufgrund der geologischen Verhältnisse auf dem Acker dort draußen wird das Licht der Umgebung kontinuierlich in einer Weise gestreut, die einen permanenten feinen Niederschlag für die Welt überhaupt erst sichtbar macht. In Form dieses ominösen Regenbogens, um den alle Welt so ein Mordsgeschrei veranstaltet hat. Alles völlig umsonst, fügte Branders hinzu und ich saß vor dieser bekleckerten Bande auf diesem bescheuerten Drehstuhl im Zimmer mit einer geplatzten Leiche. Kam mir vor wie bei einem makaberen Verhör durch Zombies in einer Postapokalypse, die durchaus näher war, als ich zu erahnen damals auch nur gewagt hätte. Ich lehnte mich zurück und kratzte geistesabwesend an meinem Knie, was sich grauenvoll und befriedigend zugleich anfühlte, während ich zu resümieren versuchte, womit ich es da eigentlich zu tun hatte. Ihr seid also hier aufgetaucht, weil ihr der Meinung seid, da draußen fällt die ganze Zeit eine Art unsichtbarer, toxischer Regen, der alle Menschen mit einem Virus infiziert und der nur auf diesem Acker hier vor dem Haus sichtbar wird in Form des uns allen hinlänglich bekannten Regenbogens, weil das Licht an dieser Stelle zufällig in einer ganz bestimmten Art und Weise streut? Ich sah sie alle der Reihe nach an, sie hingen mir an den Lippen und all ihre Gesichter spiegelten Grimm, aber vor allem auch Verwirrung wider. Wir alle waren gleichermaßen traumatisiert in diesem Universum. Keiner von ihnen sagte etwas und ich ließ meinen Blick der Reihe nach zurück über ihre blau-schwarz verschmierten Gesichter schweifen, bevor ich nachsetzte, Chemtrails? Ihr vermutet Chemtrails hinter all dem? Ernsthaft, Leute? Der Kerl will uns wohl für dumm verkaufen, grunzte einer von ihnen vorlaut und missmutig raunte ein anderer dem zustimmend. Wir sollten ihm gar nicht weiter zuhören. Bevor Persephone völlig am Ende mit ihren Nerven klingend den Befehl dazu erteilte, mich runter in den Keller zu den anderen Gefangenen zu bringen, bevor entschieden werden würde, wie man als nächstes vorgehen wollte. Ihre Schergen bewegten sich allerdings nur sehr zögerlich, beinahe schon unschlüssig. Ich für meinen Teil leistete keinerlei Gegenwehr, machte jedoch auch keinerlei Anstalten, mich aus eigener Kraft von dem Drehstuhl zu erheben, auf dem ich festklebte. Thule und Karl Gustav zogen mich an beiden Armen vom Stuhl hoch, und erst als sie es endlich geschafft hatten, mich aufrecht hinzustellen, wollte Branders sich daran machen, mir hinterrücks meine Hände zusammenzubinden. Dazu kam es aber nicht, denn ich konnte ihnen klar machen, dass ich ihnen nicht weglaufen würde, zumal ich selber in den Keller runter wollte, und das nicht nur, weil meine beiden Kollegen Arlon und Glimms da unten waren, sondern vor allem auch, um die Orientierung in diesem verfluchten Haus zurückzuerlangen, die mir in der Zwischenzeit komplett abhanden gekommen war. Natürlich sagte ich den Geiselnehmern nichts davon, sie stellten auch keine weiteren Fragen und schienen nahezu erleichtert darüber zu sein, dass ich ihnen keine weiteren Umstände zu bereiten gedachte, und ließen mich tatsächlich ohne Fesseln mitgehen, wobei ich allerdings an jeder Schulter als auch direkt hinter mir jeweils einen Wächter wandeln hatte, der darauf Acht gab, dass ich nicht unerwartet aus der Reihe tanzte, was ich durchaus nicht vorhatte. Ich war gespannt, ob diese Gestalten dazu in der Lage waren, den Keller zu finden, oder ob wir uns nun zusammen in diesem surrealen Labyrinth verlaufen würden. Persephone ging uns voran, nachdem sie sich noch ein letztes Mal an das Sterbebett ihres zersprengten Bruders gekniet hatte, um etwas zu flüstern, das ich von Weitem für eine Art Gebet hielt. Sie schluchzte dabei, aber als sie sich wieder aufgerichtet hatte, waren ihre Gesichtszüge fest und entschlossen. Sie warf ihren Mitstreitern einen strengen Blick zu, und sie folgten ihr ohne ein Wort, als sie sich aufmachte, dieses Zimmer zu verlassen.